ergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner gegen seelenzersetzende Übersetzung des Kriegslebens für den Adel des menschlichen, der menschlichen Seele. Ich übergebe dem Feuer die Schriften der Schule Sigmund Freud gegen literarischen Verrat am Soldaten des Weltkrieges, für Erziehung des Volkes im Geiste der Wehrhaftigkeit. Ich übergebe dem Feuer die Schriften des Erich Maria Remarque